Vom Amur bis fern zum Donaustrande, von der Taiga bis zum Kaukasus, schreitet froh der Mensch in unserem Lande, wahrt das Leben Wohlstand und Genuss. Mächt'ge Kraft ist unserem Land entsprungen, mächtig wie die Wolga braust ins Meer. Überall die Bahn frei unseren Jungen, überall im Alter Schutz und Ehr. Vaterland, ein Feind soll dich gefährden, teures Land, das unser Leben trägt. Denn es gibt kein anderes Land auf Erden, wo das Herz so frei den Menschen schlägt. Denn es gibt kein anderes Land auf Erden, wo das Herz so frei den Menschen schlägt. Herrlich liegt die Zukunft uns erschlossen, kühner bauen wir unsere neue Welt. Sagen wir das stolze Wort Genossen, fühlen wir, was uns zusammenhält. Nicht mehr Hass der Rassen und Nationen, gleiches Recht für jeden, der hier schafft. Überall, wo unsere Völker wohnen, hat das Wort Genosse Klang und Kraft. Vaterland, kein Feind soll dich gefährden, teures Land, das unser Leben trägt. Denn es gibt kein anderes Land auf Erden, wo das Herz so frei den Menschen schlägt. Denn es gibt kein anderes Land auf Erden, wo das Herz so frei den Menschen schlägt. Atme tief der Völker Frühlingsmorgen, leuchtet hell von Wolken ungetrübt. Denn befreit von Sklavennot und Sorgen, wuchs die Welt, die fröhlich lacht und liebt. Aber drohen die feindlichen Banditen, wir sind da und wachsam und bereit. Dieses Land, wir werden es behüten, unser Herz gehört ihm alle Zeit. Vater.